Deutschlandfunk. Nachtradio. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Welcome to the show. Welcome. Hier geht's jetzt weiter mit dem Soundcheck. Im Studio ist heute Günther Jansen und bis 3 Uhr bleibt unser Thema Beats und Bits und Big Band, elektronische Eskapaden mit Matthew Herbert. Zu Beginn dieser zweiten Stunde geht es um Matthew Herberts Anfänge, jedenfalls was seine Plattenveröffentlichung angeht. 1995 war das, zunächst eben Root, das war das erste Stück auf der ersten Platte als Herbert. Und wir erinnern uns, bei Dr. Rocket ging es weniger hausig zu, hier jetzt Warm in My Foot. Das scheint mir von allen Stücken heute in der Sendung das am wenigsten typische zu sein. Herbert-typische, längst nicht so vertrackt, verspielt wie sonst oft. Hier also auch von Matthew Herbert als Dr. Rocket. We'll be right back. In der zweiten Stunde liefen bislang Stücke von Herbert, Dr. Rocket und zuletzt eben Wish Mountain. Es war aber immer derselbe Mann, der dahinter steckte, Matthew Herbert, DJ, Produzent, Musiker aus England. Um ihn geht es heute im Soundcheck. Man könnte solch eine zweistündige Sendung über Matthew Herbert auch ganz anders angehen, abgesehen mal von einer anderen Musikauswahl, aber auch viel mehr eingehen auf das Drumherum, das seine Platten und Konzerte stets umgibt. Politische Statements, Lesetipps, sein schriftlich niedergelegtes Manifest, was Musikproduktion angeht. Unter anderem beinhaltet es das Verbot, sogenannte Preset-Sounds zu verwenden, also bereits vorgefertigte Klänge auf Keyboards. Alles muss neu und original gesampelt werden. Und synthetische Klänge, die akustische Instrumente imitieren, sind überhaupt schon mal natürlich auch verboten. Man muss das auch gar nicht alles lesen bzw. wissen. Wichtiger ist doch, dass Matthew Herbert wirklich eine ganz eigene musikalische Sprache hat, die ihn abhebt und unterscheidbar macht von so vielen anderen, die mit ähnlichem Equipment arbeiten. Und da ist, glaube ich, auch die frühkindliche klassische Ausbildung verbunden mit dem Impetus, immer wieder Neues auszuprobieren. Das ergibt dann schon eine ganze Menge an Substanz. So hat er sich im Laufe der Jahre einen Namen gemacht, unser Matthew Herbert. Things you do, be the friend, I never knew. Show me. Zwei Stücke mit Gesang. Zuerst war es Dani Siciliano, die ja auf vielen seiner Alben als Sängerin zu hören war bzw. ist. Das Leave Me Now stammt vom Herbert-Album Bodily Functions von 2001 und die Sängerin danach bei The Three W's hieß Mara Carlyle vom Goodbye Swingtime-Album der Matthew Herbert Big Band, aufgenommen 2003 in den Londoner Abbey Road Studios. All die Musiker hätten ja auch gar nicht in sein kleines eigenes Studio hineingepasst. Das hat er früher Swingtime genannt. Auf ganz vielen seiner Alben steht auch drauf, recorded in Swingtime. Also deshalb Goodbye Swingtime. Alles ist immer mit allem verbunden. Die Mara Carlyle von eben hat auch ein eigenes Album veröffentlicht und das wiederum auf einem Matthew Herbert Plattenlabel, denn er hat ja inzwischen eine ganze Labelfamilie. Accidental, Sounds Like, Lifelike, so behält er die Rechte auch an seinen eigenen Alben, Kontrolle. Und auch dieser Aspekt, Musikbusiness, ist ja nicht ganz unwichtig und kann manchmal vom eigentlichen Musikmachen ziemlich ablenken. Vor allen Dingen, wenn mal nicht alles glatt läuft. Und mal wieder weit zurück, 1998, als Radio Boy The Lift Attendant's Holiday. Thank you. Matthew Herbert, Ende der 90er Jahre, als er sich unter anderem Radio Boy nannte, The Lift Attendance Holiday, ganz typisch für seine Art, mit Samples umzugehen, digital gespeicherte Sounds, die er selbst gefunden hat, aufgenommen und mit in den musikalischen Prozess eingearbeitet hat. Und ganz oft sind solche Geräusche prägend für den ganzen Rhythmus. Was sonst oft bei digital-elektronischer Musik gang und gäbe ist, Sequencer mit Synthi-Sounds, Rhythmusmaschinen bzw. das Benutzen aller möglicher Presets, das heißt vom Hersteller vorgefertigter Sounds. All das gibt es bei Matthew Herbert nicht. Nicht auf Platte und auch live im Konzert stellt er die Rhythmen oft mit Hilfe gerade aufgenommener Sounds her. Das können Stimmen sein, Fußgetrampel, Chips, Tüten, alles Mögliche. Und hier mal ein Beispiel, wo eine ganze Café-Atmosphäre im Zentrum des Stückes steht. Im Booklet des Albums ist sogar das Aufnahmedatum 21.05.96. Dazu kommen dann noch einige echte Musiker vom Dr. Rocket-Album The Music of Sound. Das erschien auch 1996. Eine akustische Hommage an ein Wiener Café gleichen Namens. Café Beograd. We'll be right back. Kurz vor Ende nochmal ein ganz neues Stück, Harmonize, aus dem letzten Herbert-Album Scale, mit Dani Siciliano Gesang sowie echten Bläsern. Mit den Jahren hat sich Matthew Herbert solche Möglichkeiten geschaffen, auch in größerem Stil zu produzieren, siehe ja schon sein Big Band-Album. Und wenn fast alle Stücke heute Abend auch im Club funktionieren, sozusagen Dancefloor-kompatibel sind, so tanzt ausgerechnet das Schlussstück aus der Reihe. Ein Beat ist zwar auch mit im Spiel, aber mehr im Sinne von Puls und nicht als Tanzrhythmus. In the Kitchen, Küchengeräusche, Geschirrklappern etc. vom Album Around the House, und eine Küche gehört nun mal dazu. Damit geht dieser Soundcheck zu Ende. Matthew Herbert, gerade auf Tour, vorhin habe ich ihn hier in Köln live im Konzert gesehen. Morgen spielt er noch in Jena auf dem Kulturarena. Das ist eigentlich heute schon. Heute ist ja schon Samstag, also heute Abend oder am späten Nachmittag, ich weiß nicht genau das Programm. In Jena auf dem Kulturarena Festival. Danach stehen Japan, USA und Kanada an. Also wer heute im späteren Verlauf des Tages nach Jena kommen kann, nur zu, es lohnt sich. Damit geht dieser Soundcheck zu Ende. Im Studio war Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht.